Get it on now, gotta get it on. Get it on. Ha. Es ist wieder soweit, Freezy Trap mit seinem Werbungslied. Ich bring's euch. Yeah, das ist die Man City Mina, Alter. Aber es wisst ihr, was der. Und ein kauftes Album, kauftes wird. Es ist ein guter Scham. Ich sitz da schon wieder und so, mein Gott. Jeden Tag ist gleich in der absurdigen Welt. Doch es ist, wie es ist, kannst du weiterlaufen. Wir haben Spaß jeden Tag, wenn wir Leinwand drauf sind. Ich und meine Friends gingen fort, haben wir gerade Sport in der Fuhr, gute Laune. Das ist der Track, der die Leiden zum Grinsen bringt. Deine Lieder sind so scheiße wie ein Linsen stinkt. Meine Rhymes sind so fresh, Alter, wie ihre Abfall. Deine sind so scheiße wie im Pflegeheim der Abfall. Ich komm in dieses Heim und werd gestochen von der Opec. Ich hab so verblirrt, was, sie hat sich abdeckt. Ich bin perfekt auf die Welt gekommen. Alter, ich hab von meiner Mutter es Geld genommen. Fühle, die mich nicht kennen, glaub ich bin ein Besserwisser. Kann schon sein, fick das Game wie die Schwester Christa. Und ich bring euch den Beat wie eine Schmähkanon. Alter, bitte, Alter, pack mit der Schmähkanon. Es ist die Man City Mina aus der Rap-Time. You know what I mean, ja, ich mach die Trap-Lines. Und ich bring euch den Text wie ein Rosendorfer. Ich bin der Freezy, Alter, bin ein ganzer Schorfer. Kauft mein Album, die Man City Mina. Kauft mein Album, die Man City Mina. Ich hab diesen Track da hingeschissen, in dein Hirn geschissen, ich bin geschissen. Meine Raps sind durchtrainiert wie ein Big Mac. Ganz ohne Füller wie ein Sixpack. Aber wenn ich es im Brunnen muss, ich mich nur immer äußert. Rosendorfer, was de? Alter, bin ein ganzer scharfer Frauen, komm mal zu mir, sagen Ohlala. Ich bock ein Maus, ist der Olas klar. Ach so, ab ich, mach mal ohne weiter. Was war da Freezy ohne Weiber? Ja, die Menschen, ja, die Song sein Name. Du willst Sex mit mir? Ja, dann frag deine Mom. Weil ich bin mir da nicht sicher, ob du eh schon 18 bist. Nicht, dass die dann im Gefängnis ist, weil lieber da häng ich mich. Sag dann aus als her, lange blonde Haar. Oh mein Shit, komm, setz dich her zu mir, komm auf die Knie, komm, lass uns. Und ich bring euch den Beat wie ein Schmähkanon. Alter, bitte, heute pack mit der Schmähkanon. Es ist die Man City Mina aus der Rap-Time. You know what I mean, ja, ich mach die Trap-Lines. Und ich bring euch den Text wie ein Dosendorfer. Bin der Freezy, Alter, bin ein ganzer Schorfer. Kauft mein Album, die Man City Mina. Kauft mein Album, die Man City Mina. Und ich bring euch den Beat wie ein Schmähkanon. Ah, eine Chance. Okay, geht's alles ums Scheißen.